بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالكلمة من نعم الله صلاة فون سكنيجن الله زيكن هاي المهات شكايت سنة بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Liebe Geschwister, willkommen zum zweiten Unterricht über das Buch, das oder zum Buch das Benehmen eines Schülers. Und wir haben beim letzten Mal uns das Vorwort vom Autor Sheikh Bakr Abu Zaid angeschaut. Und heute widmen wir uns inshallah dem ersten Kapitel, soweit wie wir inshallah ta'ala kommen werden. Er sagte, rahimahullah ta'ala, erstes Kapitel, Anstand des Schülers in sich selbst. Und darunter sagt er erstens, Wissen ist Gottesdienst. Das Grundlegendste bei dieser Ethik und überhaupt bei jedem Streben ist ein Wissen darüber, dass Wissen eine Form von Gottesdienst ist. Einige Gelehrte haben gesagt, das Wissen ist ein stilles Gebet und der Gottesdienst des Herzens. Zunächst einmal, wir haben ja gesagt, dass der Autor manchmal das Wort oder der Übersetzer manchmal das Wort Ethik benutzt. Und Ethik ist die Sittenlehre. Hiermit ist gemeint, wie man sich zu verhalten hat und dementsprechend das Benehmen des Schülers beim Streben nach Wissen. Und zunächst einmal sollten wir wissen, womit wir es zu tun haben. Wenn wir nach Wissen streben, so ist das Streben nach Wissen eine Ibadah an sich, eine Form der Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass das Streben nach Wissen eine Form der Ibadah ist, wird aus verschiedenen Gründen klar, denn es geht ja hier nicht um weltliches Wissen, sondern es geht hier um das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und je mehr du über Allah azza wa jal weißt, je mehr du über seine Religion Bescheid weißt, je mehr du über seine Bücher Bescheid weißt und seine Gesetze Bescheid weißt, desto stärker ist dein Glaube an seine Religion. Denn ohne zu wissen, woran du zu glauben hast, kann ja dein Glaube gar nicht vorhanden sein. Beziehungsweise, wir alle glauben allgemein an den Koran, Al-Karim. Aber die Frage ist, weiß jeder überall, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und was er gemeint hat? Das ist der Unterschied zwischen dem allgemeinen Glauben an den Koran und dem detaillierten Glauben an den Koran, Karim. Deswegen ist derjenige, der detailliertes Wissen hat über die Religion, stärker im Glauben, weil er mehr Informationen hat, an die er glauben kann, als derjenige, der diese Informationen nicht hat. Oder anders ausgedrückt, wenn jemand 100 Hadithe kennt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie alle für wahr hält, ist sein Glaube nicht so stark wie jemand, der 1000 Hadithe über Allahs Propheten sallallahu alaihi wasallam erkennt und dementsprechend auch mehr Iman hat. Insofern ist das Wissen an sich eine Form der Ibadah und wie gesagt, es geht ja um das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns auch in einer Überlieferung klar gemacht, dass derjenige, der einen Weg einschlägt, um nach Wissen zu streben, dem macht Allah einen Weg leicht zum Paradies. Und wenn wir uns fragen, was ist denn überhaupt eine Ibadah? So wissen wir, dass eine Ibadah im Grunde genommen alles ist, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala mag. Sobald du es für ihn tust, ist es eine gesetzliche Form des Gottesdienstes. Denn du fährst, es ist eine Form der Näherung, der Annäherung an Allah azza wa jal. Dazu gehören die Gebete, dazu gehört die Zakat, dazu gehört das Fasten, dazu gehört die Hajj und so weiter. Aber das Streben nach Wissen ist ja eine Sache, die zu der Allah aufgefordert hat. Zum Beispiel in der Ayah, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Das heißt, und sprich, mein Herr, mehre mir mein Wissen. Mein Herr, mehre mir mein Wissen. زِدْنِي عِلْمًا. Und wenn Allah also zu einer Sache auffordert, dann ist es eine Sache, die er mag, subhanahu wa ta'ala. Folglich ist es per Definition ein Gottesdienst. Also, wenn wir nun wissen, dass das Streben nach Wissen eine Form der Ibadah ist, dann gelten natürlich dafür auch bestimmte Voraussetzungen, über die wir uns inshallah ta'ala gleich unterhalten möchten. Zunächst einmal noch, er sagte über manche Gelehrte, dass sie gesagt haben, das Wissen ist ein stilles Gebet und der Gottesdienst des Herzens. Wieso ist das Wissen oder das Streben nach Wissen ein stilles Gebet? Weil, wenn du überlegst, wie erfährst du denn das Wissen? Wie erlangst du denn das Wissen? Nicht indem du redest oder indem du handelst, sondern indem du deine Sinnesorgane einsetzt. Und das bedeutet, du bekommst etwas mit. Entweder liest du etwas oder du hörst etwas oder du siehst etwas oder du fühlst etwas. Das heißt, du benutzt deine Sinnesorgane oder deine Sinne und dadurch erfährst du das Wissen. Und dabei macht man in der Regel keine Geräusche und deswegen ist es eine Form des stillen Gebetes. Und es ist der Gottesdienst des Herzens. Das Wissen merkt man sich in seinem Herzen. Man strebt danach mit seinem Herzen. Darin merkt man sich das Wissen. Aber vor allem im Herzen befindet sich eine, oder mit dem Herzen wird eine bestimmte Tat begangen, die mit keinem anderen Körperteil begangen wird. Und das ist der Ikhlas. Deswegen haben, als wir gesagt haben, dass das Wissen, das Streben nach Wissen eine Form der Ibadah ist, dann wissen wir automatisch, für jede Ibadah gibt es Voraussetzungen und zu diesen Voraussetzungen gehört bei jeder Form der Ibadah der Ikhlas. Die Ikhlas, was meinen wir mit dem Ikhlas? Mit dem Ikhlas meinen wir die Aufrichtigkeit der Absicht gegenüber Allah. Jemandem gegenüber aufrichtig zu sein bedeutet, oder jemandem gegenüber Ikhlas zu haben, bedeutet, dass man seine Absicht rein hält. Was heißt die Absicht rein zu halten? Ja, dass sie nicht vermischt wird mit irgendwelchen anderen Absichten. Wenn die Absicht rein für Allah ist, alleine für Allah ist und nicht vermengt wird mit anderen Absichten, dann haben wir Ikhlas. Sobald man sie vermengt mit anderen Absichten, haben wir eine Durchmischung und keine Reinheit mehr im wahrsten Sinne des Wortes. Und etwas Khalis bedeutet eben etwas vollkommen Gereinigtes, Durchsiebtes, mit nichts Vermengtem. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Bayyina, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Hunafa'a, als Anhänger des rechten Glaubens. Surat al-Bayyina 98, Vers 5. Diese Ayah ist die zentrale Ayah im Koran al-Karim. Natürlich gibt es auch andere Ayat, oder zahlreiche Ayat, die auf die Absicht des Muslims oder Absicht des Menschen hinweisen und wie wichtig sie ist in Bezug auf den Gottesdienst. Wie viele Absichten gibt es, durch die man eine Tat zunichte machen kann? Und wie viele Absichten gibt es, durch die man die Tat nicht nur gültig machen kann, sondern durch die die Tat vervielfacht wird? Insofern ist diese Angelegenheit, die Absicht im Herzen, ist der Dreh- und Angelpunkt für die Belohnung letztendlich. Und wenn man das verstanden hat, wird man seiner Absicht mehr Aufmerksamkeit schenken als zuvor. Denn du kannst mit ein und derselben Tat verschiedene Absichten im Herzen haben. Und du wirst dadurch mehr als einfach nur belohnt. Und deswegen ist dieser, wie gesagt, dieser nicht nur der Dreh- und Angelpunkt in Bezug auf die Gültigkeit der Ibadah, sondern auch in Bezug auf den Wert der Ibadah. Der Autor sagte, rahimahullah ta'ala, im Fard Mashhur Hadith, überliefert von dem Führer der Gläubigen Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes sagte, und dann erwähnte er den berühmten Hadith über die Absicht. Doch bevor wir den Hadith erwähnen, erst einmal, was ist ein Fard Mashhur Hadith? Diese Worte sind Fachworte aus den Hadith-Wissenschaften. Und erst einmal, der Begriff Fard bezeichnet einen ein Hadith, der in Bezug auf die Überlieferer nach dem Sahabi von nur einer einzigen Person in einer Generation überliefert wurde. Das heißt, es gibt eine Generation, in der nur eine Person diesen Hadith überliefert. Mashhur bedeutet, fortwörtlich im einzigartig oder einzeln. Und Mashhur bedeutet wortwörtlich bekannt. Darunter versteht man Verschiedenes. Manche Gelehrte benutzen den Begriff einfach als einen bekannten Hadith. Das heißt, er ist so bekannt unter den Gelehrten der Hadith-Wissenschaften, dass man gar nicht nach seinem Isnad fragen braucht. Und wenn man es genauer nimmt, nehmen es manche, oder besser gesagt, manche verwenden es als ein Fachwort und meinen damit eine Überlieferung, die in einer Überlieferungsgeneration von genau drei Überlieferern überliefert wird. Insofern ist es praktisch, steht es irgendwo zwischen Ahad-Hadithen und Mutawatir-Hadithen, falls das jemandem etwas sagt. Auf jeden Fall sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem berühmten Hadith, mit dem Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sein Sahih-Werk eröffnet hat, er sagte, innama al-a'malu bin-niyat, Taten werden immer mit Absichten begangen. Taten werden immer mit Absichten begangen. Man könnte auch übersetzen, Taten werden im Wesentlichen mit Absichten begangen. Also so gut wie immer mit Absichten begangen. Jeder Mensch erhält, was er beabsichtigt hat. Jeder Mensch erhält, was er beabsichtigt hat. Und dann machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein gutes und ein schlechtes Beispiel. Ein gutes Beispiel, wer für Allah und seinen Gesandten ausgewandert ist, der ist für Allah und seinen Gesandten ausgewandert. So hat er gesagt, wortwörtlich, sallallahu alaihi wasallam. Was das bedeutet, kriegt man natürlich durch Verinnerlichung, inshallah, gleich heraus. Und dann sagt er ein schlechtes Beispiel, und wer für ein weltliches Ziel ausgewandert ist, oder um eine Frau zu heiraten, der ist genau dorthin ausgewandert, weswegen er ausgewandert ist. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith in drei Teile geteilt. Der erste Teil, eine Feststellung, dass der Mensch, wenn er etwas tut, dann hat er dahinter eine Absicht. Der Mensch macht etwas aktiv, weil er etwas Bestimmtes dadurch erreichen möchte. Und dann machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns klar, dass auch die Belohnung und die Bestrafung abhängt von dieser Absicht. Und dann hat er sallallahu alaihi wasallam uns zwei Beispiele im dritten Teil des Hadithes gegeben. Erste ein Beispiel für jemanden, der etwas macht, wofür er im Endeffekt belohnt wird, und der andere für etwas, wofür er im Endeffekt nicht entlohnt wird. Wer für Allah und seinen Gesandten ausgewandert ist, das heißt, wer die Absicht hatte, für Allah und seinen Gesandten auszuwandern, der ist für Allah und seinen Gesandten ausgewandert, bedeutet, der erhält auch genau dafür seine Belohnung. Also, wenn wir diesen Hadith erläutern wollten, ohne ihn korrekt zu übersetzen, würden wir sagen, wer hinsichtlich seiner Absicht für Allah und seinen Gesandten ausgewandert ist, der erhält auch dafür, dass er für Allah und seinen Gesandten ausgewandert ist, seine Belohnung. Und dann sagt er, natürlich geht es hier an dem Beispiel in erster Linie darum, dass der Prophet a.s. und die edlen Sahaba, die Muhajirun radiallahu anhum, von Mekka nach Medina ausgewandert sind, aber nicht jeder, der dem äußerlichen Anschein nach für Allah und seinen Gesandten auswandert, hat das auch wirklich dafür getan. Nur wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam auswandert und Leute mit ihm auswandern, vor ihm oder nach ihm, heißt es nicht, dass jeder die gleiche Absicht hat. Der eine wandert aus, weil er Allah und seinen Gesandten unterstützen möchte und wegen seiner Religion auswandert. Der andere wandert aus, weil er mit seinem Vermögen fliehen möchte und Angst hat, sein Vermögen zu verlieren. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sache klar gemacht, als er sagte, und wer für ein weltliches Ziel ausgewandert ist, oder um eine Frau zu heiraten, das wäre ein Beispiel für ein weltliches Ziel, der ist genau dorthin ausgewandert, weswegen er ausgewandert ist. Das heißt, er hält genau die Absicht, die er beabsichtigt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala tut niemandem Unrecht. Also, selbst wenn er diese lange Reisestrapaze auf sich genommen hat, die Reise damals zwischen Mekka und Medina war ungefähr 10 Tage lang. Wer also diese Strecke hinter sich hat und sicherlich dafür einiges an Geld ausgegeben hat, um nach Medina kommen zu können, wenn er das aber nicht gemacht hat, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, hat er von dieser Reisestrapaze nichts anderes als Müdigkeit und Stress und Schweißausbrüche und wie auch immer. Insofern sagt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, guck mal, all diese Menschen sind ausgewandert. Oder all diese Menschen hier befinden sich in einer Sitzung, in der sie nach Wissen streben. All diese Menschen hier haben gemeinsam das Isha-Gebet verrichtet und so weiter und so fort. Aber welche Absichten haben die einzelnen Leute gehabt? Das ist ein Geheimnis zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, das ist auch das Geheimnis, warum der Mensch niemanden selig sprechen kann und niemanden rein sprechen kann. Niemand von uns kann über den anderen sagen, dieser Mensch ist ein Rechtschaffener oder Gläubiger durch und durch. Man kann das dem äußerlichen Anschein nach machen, aber niemand weiß, was wirklich in den Herzen der Menschen ist. Und deswegen kann jemand noch so bekannt sein, noch so viel Wissen haben, noch so gläubig aussehen. Das alles bringt nichts, wenn in seinem Herzen nicht der Ikhlas vorhanden ist. Und Allah Azza wa Jalla nimmt nur das an, was an Taten mit Ikhlas gemacht worden ist. Deswegen ist dieser Hadith eine große Warnung für jeden, denn guckt mal, wenn jemand auswandert, was wird er alles geopfert haben für Allah subhanahu wa ta'ala? Das heißt, er lässt sein Hab und Gut zurück. Er lässt sein Haus zurück. Er lässt seine Grundstücke zurück. Manche, die ausgewandert sind und um ihr Leben geflohen sind, haben vielleicht auch ihr ganzes Vermögen zurückgelassen, ihr Geld, ihr Bargeld zurückgelassen, ihr Gold und ihr Silber zurückgelassen. Andere haben ihre Familien zurückgelassen, ihre Ehefrauen zurückgelassen, ihre Ehemänner als Frau zurückgelassen und ihre Kinder zurückgelassen. All dies, damit sie Allahs Gesandten in Medina unterstützen und damit sie nicht selbst sich der Versuchung aussetzen, in Mekka vielleicht zum Unglauben zurückzukehren. Denn sie haben sich gedacht, all das, was wir besitzen, was hat das für einen Wert in Bezug auf den Glauben, den Allah uns in unserem Herzen geschenkt hat? Und diesen Glauben im Herzen, den kann man sich nicht erkaufen. Das ist ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah dieses einmal wegnimmt, dann wirst du es mit den Gütern der Welt nicht wieder kaufen können. Insofern haben sie gesagt, lassen wir lieber das alles zurück. Und bei manchen war es anders. Also die Menschen sind nicht alle Engel. Und manche von den Menschen damals, und deswegen gab es auch eine Aya, die Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Munafiqun herabgesandt hat, manche von ihnen haben gezögert. Nicht jeder war sofort ausgewandert. Unser Prophet a.s.w. hat die Erlaubnis erst als einer der Letzten bekommen, a.s.w., weil er ja als Vorbild fungiert. Und der Führer einer Gemeinschaft, der darf ja nicht der Erste sein, oder der Kapitän darf ja nicht der Erste sein, der das Schiff verlässt. Und genauso der Prophet sallallahu alaihi wasallam war einer der Letzten, die dann ausgewandert sind in der berühmten Geschichte, die wir alle inshallah ta'ala kennen. Insofern hat der Prophet alaihi salatu wasallam uns das vorgemacht. Aber es gab auch manche, die gezögert haben. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala auch gesagt, innama amwalukum wa auladukum fitna. Er sagte, wahrlich, euer Vermögen und eure Kinder sind eine Versuchung. Warum? Weil manche von ihnen genau wegen ihrer Familie, genau wegen ihren Frauen, genau wegen ihrem Vermögen nicht ausgewandert sind und erst viel später nachgezogen sind und dadurch an viel Gutes verpasst haben, sowohl hinsichtlich des Wissens als auch hinsichtlich des Ruhmes, den sie nicht geerntet haben, durch den im Vergleich zu den anderen Ausgewanderten radiallahu ta'ala anhum. Insofern, das Thema der guten Absicht, liebe Geschwister, das Thema der Aufrichtigkeit, das Thema des Ikhlas, ist ein so wichtiges Thema, dass es sich lohnt, eigentlich am Anfang jeder islamischen Sitzung darüber zu sprechen. Denn wie viele von uns gehen in Sitzungen rein, ohne darüber nachzudenken, warum sie eigentlich da sind? Und spätestens, wenn man daran erinnert wird, welche Absicht man zu haben hat, in dem Moment kann man seine Absicht ändern, falls sie falsch gewesen ist. Und in dem Moment kann man seine Absicht überhaupt fassen, falls man sie überhaupt gar nicht gefasst hat. Und so weiter und so fort. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden belohnen, der uns immer wieder an diese Sachen erinnert. Und Allah subhanahu wa ta'ala taban im Quran al-Karim erinnert uns regelmäßig an die Absicht. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, wem dem Wissen keine reine Absicht zugrunde liegt, wenn dem Wissen keine reine Absicht zugrunde liegt, wird es von einer der besten frommen Handlungen zu einer der niedrigsten Zuwiderhandlungen. Und nichts ruiniert das Wissen so sehr wie Ar-Riya, die Augendienerei. Ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt hat über seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass zu den ersten Menschen, die das Höllenfeuer entbrannt wird, also angezündet wird, sind die Gelehrten, Gott bewahre, die Gelehrten und diejenigen, die sich mit dem Koran beschäftigen. Und dann wundert man sich, ausgerechnet diese Menschen, ja, weil ausgerechnet diese Menschen, sie hätten es eigentlich erstens am besten wissen müssen und zweitens, sie haben nach Wissen gestrebt, das religiöser Natur ist. Richtig, Koran, Wissen über Allahs Religion. Und sie haben das gemacht nicht für Allah, sondern damit gesagt wird, er ist ein Gelehrter oder er ist ein Koranleser oder er hat eine schöne Stimme oder was auch immer. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf strengste darauf hingewiesen und damit man nicht denkt, ach so, das gilt ja für die Gelehrten, ich bin ja keiner. Und das gilt ja für die Koranleser und ich kann nicht mal richtig Koran lesen. Nein, das sind Beispiele, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gebracht hat und sie alle laufen darauf hinaus, dass es um die richtige Absicht geht. Und wenn jemand nur eine einzige Aya im Koran lesen lernt, dann strebt er nach religiösem Wissen. Und da muss hierfür die Absicht rein sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Absicht reinhalten. Ar-Riya, liebe Geschwister, ist die Augendienerei. Für diejenigen unter euch, die vielleicht sich ein bisschen mit der arabischen Sprache beschäftigen, Riya kommt vom arabischen Wort Ra'a. Und Ra'a bedeutet sehen. Und Riya bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man etwas tut, um gesehen zu werden. Und deswegen haben wir es getauft als Augendienerei. Und diese Augendienerei, dafür gibt es verschiedene Arten der Augendienerei, möge Allah mich in euch davor schützen und bewahren. Das heißt, jemand begeht etwas, bei dem man Ikhlas für Allah haben muss, aber er macht es nicht für Allah, sondern er macht es, um gesehen zu werden. Und deswegen, wir sagen zwar, um gesehen zu werden, weil das meistens der Fall ist. Ansonsten kann man auch etwas sagen, um gehört zu werden. Und so weiter und so fort. Er sagte, rahimahullah ta'ala, und nichts anderes ruiniert das Wissen so sehr wie die Augendienerei, Riya. Sei es nun Riya Shirk, das heißt Augendienerei der Beigesellung, oder Riya Ikhlas, Augendienerei der Aufrichtigkeit. Oder wie Angeberei, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich weiß dieses und habe jenes auswendig gelernt. Imam al-Qarafi rahimahullah sagte in seinem Buch Al-Dhakhira, tatsächlich gibt es zwei Arten von Augendienerei. Eine von ihnen kommt zur Geltung, wenn man eine gute Handlung um Allahs Willen und um den Willen der anderen verrichtet. Dies nennt man Riya Shirk, das heißt Augendienerei der Beigesellung. Oder man verrichtet eine gute Tat nur um der anderen Menschen willen. Und dies wird Riya Ikhlas, Augendienerei der Aufrichtigkeit genannt. Und beide machen aus einer Tat des Gehorsams eine Sünde. Also, die Aufteilung ist quasi einfach nur, dass der eine macht es gar nicht für Allah, das ist dann Riya Ikhlas. Und der andere macht es teilweise für Allah und teilweise für jemand anderen. Das wäre Riya Shirk. Und beides natürlich macht aus einer rechtschaffenen Tat eine üble Tat. Und deswegen, wenn man zwei Menschen sieht, der eine betet zwei Raka, der andere betet ebenfalls zwei Raka, der eine macht es für Allah und nähert sich Allah dadurch. Und der andere macht es für jemand anderes außer Allah, entfernt sich dadurch von Allah subhanahu wa ta'ala. Obwohl sie beide haargenau dieselben Taten begehen. Dem äußerlichen Anschein nach, ansonsten dem Inneren, Gott bewahre, hier sehen wir die Taten des Herzens ganz andere. Aber eben niemand kennt sie, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und danach natürlich du selbst. Denn du selbst weißt, warum du etwas wie machst. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagt in einem Sahih Hadith, Inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya. Diejenige Sache, um die ich mir am meisten Sorgen mache in Bezug auf euch, oder diejenige Sache, wegen der ich um euch am meisten Angst habe, ist Ar-Riya, die Augendienerei. Der Autor sagt, rahimahullah, in diesem Sinne, reinige deine Absicht von allem, was die Wahrhaftigkeit deines Studierens beeinträchtigt. Studieren bedeutet einfach streben, nicht, dass jemand denkt, es geht nur um Studenten an der Universität. Okay? Studieren bedeutet einfach streben. Das ist auf Arabisch Talabul Ilm. Und wir alle wollen, wir sind ja hier, um etwas zu lernen. Und deswegen sollte man sich fragen, warum lernst du das? Ich lerne das, um mich Allah zu nähern, um es mir zu merken, um mich zu verbessern und es anderen Menschen weiterzugeben. Das soll deine Antwort auf die Frage sein. Und das gilt für den, der lernt. Und für den, der lehrt, warum machst du das? Ja, damit die Menschen auf Allahs Weg, subhanahu wa ta'ala, dadurch geleitet werden. Und damit die Menschen eben Allah mit Aufrichtigkeit anbeten. Er sagte, reinige deine Absicht von allem, was die Wahrhaftigkeit deines Studierens beeinträchtigt, wie Ruhmsucht. Ruhmsucht, also jemand, der lernt, um bekannt zu werden, um gelobt zu werden, um gerühmt zu werden. Liebe zur Überlegenheit gegenüber den Kameraden. Kameraden sind hier gemeint, die anderen, die mit einem lernen. Dass man praktisch lernt, um besser zu sein als der andere oder mehr zu wissen als sein Gegenüber oder sein Nebenan. Oder der Versuch, das Wissen als Mittel zum Ziel und zum Erlangen von Diesseitigem zu machen. Wie zum Beispiel jemand, der seine Religion studiert, an einer Universität oder in der Moschee, um dadurch eine Arbeit zu finden. Er sagt, ich möchte das studieren, um damit eines Tages Geld zu verdienen. Das ist sein Ziel. In Bezug auf Ruhm, Geld, Erbezeugungen, Ansehen, den Wunsch nach Lob oder dass die Leute sich nach dir umdrehen und so weiter. Das ist eine Katastrophe, dass jemand zum Beispiel lernt, damit die Leute über ihn sagen, er weiß in seiner Religion gut Bescheid. Oder nicht nur lernt er, sondern er antwortet in der Religion, damit die Leute denken, dass er in der Religion Wissen hat. Dass die Leute sich nach dir umdrehen, denn wenn diese und ähnliche Dinge die Absicht beflecken, verderben sie sie und lassen den Segen des Wissens verschwinden. Und was meinen wir mit dem Segen des Wissens? Unter dem Segen verstehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Gute in einer Sache bewahrt und vermehrt. Wer allerdings keinen Segen hat, dessen Wissen wird keine Früchte tragen und dessen Wissen wird schnell verloren gehen und er wird auch nicht an Wissen dazu gewinnen. Gemeint ist natürlich an nützlichen Wissen dazu gewinnen. Es kann sein, jemand lernt Bände auswendig, aber die Frage ist, was hat er von diesem Wissen? Deshalb obliegt es dir, deine Absicht davor zu schützen, dass sie durch das Streben nach etwas anderem als Allah subhanahu wa ta'ala befleckt wird, und schütze sogar die Grenzen. Schütze sogar die Grenzen bedeutet, dass du nicht nur dich entfernst von dem Verbotenen, sondern, oder besser gesagt, dass du nicht nur das Verbotene nicht begehst, sondern dass du dich weit entfernst davor, etwas Verbotenes zu begehen. Also lässt du einen großen eine große Entfernung zwischen dir und dem Versuch, überhaupt etwas Verbotenes zu begehen. Der Autor sagt, rahimallah, von den Gelehrten gibt es dazu eindeutige Aussagen und Stellungnahmen, von denen ich einen Teil im ersten Kapitel des Buches At-Ta'alum aufgeführt habe. Dazu kommt das Verbot der Gelehrten von Schlagzeilenthemen. Das Verbot der Gelehrten von Schlagzeilenthemen. Also von Fragen, durch die man berühmt werden möchte. Es heißt auch, das Ausgleiten des Gelehrten wird betrommelt. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass zum Beispiel eine Person, hier wird natürlich von Gelehrten gesprochen, also wenn es dann von Leuten gemacht wird, die nicht gelehrt sind, ist es umso schlimmer, dass eben man zu jedem aktuellen Thema seine Meinung äußert, dass man seine Meinung zu jedem aktuellen Thema äußert und sagt, aus islamischer Sicht ist das so, der Islam sagt dazu so und so weiter und so fort. Das nennt man Schlagzeilenthemen. Und dabei kann man sehr schnell große Fehler begehen, wenn man die Umstände nicht berücksichtigt und wenn man meint, man hat das Thema, das aktuelle Ereignis verstanden und müsse sich dazu äußern. Im Gegensatz dazu ist derjenige Gelehrte, der sich erst einmal zurückhält, erstmal überlegt, erstmal schaut, was sagen die einen, was sagen die anderen, wer sagt pro, wer sagt contra. Und da kann er sich ein viel besseres Bild machen, denn die Welt ist sehr oft nicht schwarz-weiß, sondern die Welt ist sehr oft in einer Grauzone. Manches davon ist richtig, manches davon ist falsch. Und deswegen das sich zu schnell zu positionieren und zu schnell seine Meinung zu einem bestimmten Thema zu äußern, das gerade erst frisch ist, dabei kann man sehr, sehr schnell Fehler begehen, weil man noch nicht die genügend Informationen parat hat. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, das ist ein Gelehrter des 2. Jahrhunderts, gestorben 198, natürlich einer der berühmten Hadith-Überlieferer. Von Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, wird überliefert, dass er sagte: Kuntu qad utitu fahm al-Quran, falamma qabiltu surrata min Abi Ja'far sulibtu. Er sagte, mir wurde das Verständnis des Koran gegeben. Mir wurde das Verständnis des Koran gegeben. Doch als ich Geld von Abu Ja'far angenommen habe, wurde ich dessen beraubt. Also hat er Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür bestraft, nachdem er zuvor den Koran verstanden hat. Und wenn er eine Ayah gelesen hat und verinnerlicht hat, die Weisheiten herausgefunden hat, aber nachdem er das nicht mehr für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, gibt er zu und sagt, daraufhin hat mir Allah subhanahu wa ta'ala diese Verstandesschärfe und diese Intelligenz weggenommen und die Tore des Verständnisses verschlossen. Warum? Weil wir gesagt haben, dass das Streben nach Wissen ist ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala und Allah weiß, wer es für sich, wer es für ihn macht und Allah weiß, wer es nicht für ihn macht. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, so halte dich, möge Allah, der Erhabene, sich deiner erbarmen, fest an dem starken Band, das vor diesen Unreinheiten schützt. Strenge dich so sehr wie möglich an, aufrichtig zu sein und fürchte dich davor, dass die Aufrichtigkeit nichtig wird. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man auch verstanden haben muss und verinnerlicht haben muss. Der Mensch ist nicht immer auf der gleichen Stufe. Auch wenn wir reden in der Religion von den Stufen des Din, vom Islam, vom Iman und vom Ihsan. Wenn jemand auf einer dieser Stufen angelangt ist, auf welcher Stufe auch immer, so heißt es nicht, dass er immer auf dieser Stufe bleiben wird. Wie ein Doktortitel, den du verdient bekommen hast, jetzt bist du Doktor, bis man herausfindet, dass es ein Plagiat war. Aber diese Stufe, die man erreicht hat, Islam, man kann auch wieder runtersinken. diese Stufe, die man erreicht hat, Iman, man kann auch wieder zum Islam runtersinken. Wenn man die Stufe des Ihsan erreicht hat, dass man also Allah so anbetet, als würde man ihn sehen, auch von dieser Stufe kann man wieder runterfallen, auf die Stufe des Iman oder auf die Stufe des Islam oder noch weiter unten, Gott bewahre. Und was damit gesagt werden soll, ist, dass der Mensch ständig mit dieser Absicht zu kämpfen hat und ständig an sich selbst arbeitet und ständig versucht aufzusteigen. Und wenn er oben ist, versucht dann noch höher zu kommen. Denn selbst wenn du auf der Stufe des Ihsan bist, willst du mir sagen, dass du auf der Stufe des Ihsan bist und Allah so anbetest wie dein Prophet sallallahu alaihi wasallam, dem Allah Himmel und Hölle mit seinen eigenen Augen gezeigt hat? Mit Sicherheit nicht. Insofern wissen wir, es gibt immer noch über jeden von uns noch eine Stufe, die er noch nicht erreicht hat. Auch innerhalb eines Gottesdienstes. Es kann sein, dass du dein Salah beginnst auf der Stufe des Iman und abschließt auf der Stufe des Ihsan. Oder du beginnst es mit der Stufe des Ihsan und endest es unachtsam auf der Stufe des Islam. Sodass du eigentlich nur den Text gesprochen hast und nicht weißt, was du wirklich gesagt hast. Insofern, der Mensch kämpft ständig mit dieser Angelegenheit. Und ständig muss er darauf aufpassen, weswegen er was macht in seinem Salah, weswegen er verbetet, weswegen er Koran liest, weswegen und sich immer vergegenwärtigen, dass er Allah subhanahu wa ta'ala dadurch verherrlicht und seine Zufriedenheit anstrebt. Der Autor sagt, deine Bedürftigkeit Allah gegenüber und die Zufluchtnahme zu ihm, gelobt sei er, sollen gewaltig sein. Liebe Geschwister, jemand, der sein Gebet verrichtet und während dem Salah sagt, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, und weiß, was er sagt und das Gefühl hat, dass er seinen Herrn braucht, derjenige, der diese Worte spricht und dabei die Unterwürfigkeit empfindet, das Gefühl hat, er ist abhängig von seinem Gott. Und deswegen sagt er zu ihm, ich bete dich alleine an, bitte hilf mir dabei, vorher, nachher, hilf mir dabei, dich anzubeten, hilf mir dabei, gegenüber aufrichtig zu sein und so weiter, welche Bedeutung auch immer in diesen Ayat alle drinstecken, ist anders als jemand, der den Gebetstext einfach nur aufsagt und das Gefühl hat, dass sein Reichtum und seine gesellschaftlicher Zustand, seine gesellschaftliche Schicht ihn praktisch auf Trab hält. Und in Wirklichkeit ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der nur sagen braucht, sei und du bist anders heute, als du es gestern gewesen warst. Sufyan, von Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, rahimahullah, einer der Fiqh-Gelehrten und auch Hadith-Überlieferer, gestorben im Jahr 161. Über ihn oder von ihm wird überliefert, Folgendes gesagt zu haben. Und jetzt sollen wir uns bewusst machen, das ist einer unserer Vorbilder. Das ist einer unserer Vorbilder in der Religion und Imam der Ahlus Sunnah. Er sagte, مَا عَالَجْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نِيَّتِي. Nichts macht mir mehr zu schaffen als meine Absicht. Dann sagt er weiterhin auch an die gleiche Überlieferung, sagt er, إِنَّهَا تَتَقَلَّبُ عَلَيَّ. Das heißt sinngemäß, sie ändert sich ständig. Die Absicht ändert sich ständig. Und das ist, was ich vorhin sagen wollte. Es ist nicht so, entweder machst du ein Salah mit Ikhlas oder es machst du ein Salah ohne Ikhlas. Das sind zwei extreme Beispiele, aber das muss nicht immer so sein. Es kann sein, du beginnst ein Salah mit Ikhlas und zwischendurch kommt der Gedanke, dass du jemandem gefallen möchtest und dann bekämpfst du diese Absicht oder sie manifestiert sich in deinem Herz. Dieser Kampf findet ständig statt mit der Absicht, außer jemand, der natürlich unachtsam ist und an was ganz anderes denkt in seinem Salah, der nur Bewegung macht wie ein lebloser Körper. Er sagte, nichts macht mir mehr zu schaffen als meine Absicht. Das ist ein Imam, ein Vorbild. Rahimahullahu ta'ala. Und deswegen möchte ich mich und dich eben daran erinnern, dass diese Angelegenheit ist keine Selbstverständlichkeit, dass man Ikhlas hat und dass es so einfach ist. Die Unachtsamkeit ist ein Problem. Die Achtsamkeit, die aufmerksame Absicht ist ein Problem, wenn sie nicht reingehalten wird. Natürlich, wie kommt man zur reinen Absicht? Es ist nicht schwer, aber es erfordert Zeit und es erfordert etwas Gedenkzeit. Und die einfachste oder eine der einfachsten Methoden, wie man sein Herz reinigen kann vor jeder anderen Absicht, ist, dass man sich bewusst macht, für wen man diese Tat macht und was kann Allah Azza wa Jalla dir geben, wenn du es für ihn machst, und was können die Menschen dir geben, wenn du es für sie gemacht hast. Und was können die Menschen dir verwehren, wenn du es nicht für sie gemacht hast? Was ist denn in ihrer Hand? Was können sie dir antun? Und was kann Allah Azza wa Jalla dir verwehren, wenn du es nicht für Allah Subhanahu wa Ta'ala gemacht hast? Oder anders ausgedrückt, denk an das Ende. Denk an den Tag der Auferstehung, wenn die Bücher oder das Buch deiner Taten dir vorgelegt wird und diese Taten wie verwehter Staub werden. Warum? Weil du das nicht für Allah Azza wa Jalla gemacht hast. Stell dir mal vor, jemand betet seinen Herrn 5 Gebete jahrelang an. 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre, 80 Jahre und macht Zakah und Hajj und Umrah und fastet. Und all diese Taten werden zu verwehtem Staub. Das ist ein Gedanke, der ist katastrophal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Insofern, wenn man sich solche Sachen verinnerlicht und dann auf der anderen Seite, wenn man etwas gemacht hat für jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird einem am Tag der Auferstehung gesagt werden, bitteschön, dann geh mal zu derjenigen Person hin, für der du es getan hast und schau mal, ob du deinen Lohn dort vorfindest. Und das ist sinngemäß so in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden, als er sagte, dass am Tag der Auferstehung jeder Mensch dem Gott folgen wird, den er angebetet hat. Jeder. Die einen folgen der Sonne, der andere folgt dem Mond, der nächste folgt einer Gestalt, die aussieht wie Isa, der nächste Gestalt einer Gestalt, die aussieht wie Uzair und so weiter und so fort. Und Bismillah geht hin und verlangt die Belohnung von diesen Personen, die ihr angebetet hattet. Der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, und von Umar ibn Dharr, gestorben 143, wird überliefert, dass er zu seinem Vater sagte, O mein Vater, was ist mit dir, dass die Leute anfangen zu weinen, wenn du sie ermahnst? Und wenn jemand anderes sie ermahnt, weinen sie nicht? O mein Vater, warum ist es so, dass wenn du dich stellst vor die Leute und Khutbah hältst und die Leute werden dadurch ergriffen und sie haben etwas davon? Und der andere, wenn er eine Ermahnung hält, das lässt die Leute kalt und sie haben überhaupt nichts davon. Also antwortete er, rahimahullah, O mein Söhnchen, das Klageweib, das sein Kind verloren hat, ist nicht wie das bezahlte Klageweib. Das Klageweib, auf Arabisch An-Na'iha, das ist jemand, in diesem Fall gemeint ist, dass jemand bezahlt wird dafür, dass er weint und schluchzt und eine Wehklage abhält. Wehklage abhalten ist natürlich verboten, aber das hat man manchmal gemacht, um den Menschen zu zeigen, wie wertvoll diese Person ist. Jemand verstirbt und damit die Leute auch wissen, wie besonders dieser Mensch ist, engagiert man jemanden, der übertrieben weint und schluchzt. Und dann denken die Leute, dass das eine besondere Person gewesen ist. Und das passiert übrigens ähnlich bis zur heutigen Zeit. Also wenn jemand Bekanntes, ein Prominenter verstirbt, dann macht man ja besondere Trauerzüge und besondere Zeremonien, sage ich mal allgemein. Und dadurch erweckt das den Eindruck, oh, das war eine gewaltige Person, die hier verstorben ist. Und aber das muss ja nicht die Wirklichkeit sein, wie sie bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Deswegen, das Klageweib, das sein Kind verloren hat, also wenn eine Frau weint, weil sie ihr Kind verloren hat, dieses Klagen ist nicht so, wie wenn man sie bezahlt dafür zu weinen. Und deswegen will er damit natürlich auf die Absicht hinweisen und dass jemand, der bezahlt wird für das, was er tut, nicht so viel Ikhlas haben kann, wie jemand, der das macht für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Autor sagt, rahimahullah, möge Allah dir zu deinem Besten verhelfen. Amin. Jazahullahu khairan, dass er für uns ein Bittgebet spricht. Zweitens. Erstens war der Ikhlas, ne? Die aufrichtige Absicht. Zweitens. Die Liebe zu Allah und seinem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Die Liebe zu Allah und seinem Gesandten, liebe Geschwister. Er sagte, eine Eigenschaft, die das Gute im Diesseits und im Jenseits umfasst, ist die Liebe zu Allah, dem Erhabenen, und die Liebe zu seinem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, und ihre Umsetzung, indem man dem Sündlosen folgt und nach seinem Vorbild lebt. Also erst einmal ist es, denke ich, einsichtig, dass man, um nach Wissen streben zu können, sollte man diejenigen lieben, um die es letztendlich geht. Es geht um Allah und seinen Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und wenn man diese beiden liebt, dann will der Autor dir sagen, dann wirst du auch nach dem Wissen streben. Und je mehr du jemanden liebst, desto mehr möchtest du auch über ihn herausfinden. Denk mal an die Menschen, die bestimmte prominente Menschen mögen. Ja, sie möchten alles über sie wissen. Sie möchten wissen, wie alt sie sind und wie viele Kinder sie haben und wie sie heißen genau und wo sie geboren sind und wenn sie gestorben, wo sie gestorben sind. Wenn es Sportler waren, in welchem Verein und in welcher Mannschaft sie gespielt haben und so weiter. Du möchtest alles über diesen Menschen wissen. Alles. Und jetzt frag dich, wenn du jetzt über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sprechen würdest, ja, was kannst du über ihn sagen, sallallahu alaihi wa sallam? Kennst du ihn? Weißt du über wer sind seine Frauen? Kennst du seine Kinder? Kennst du seine Verwandtschaft? Weißt du, wann er geboren ist? Weißt du, wann er gestorben ist? Weißt du, was er gesagt hat? Weißt du, wo er gelebt hat? Weißt du, was weißt du von seiner Sira insgesamt? Je mehr du darüber Bescheid weißt, desto mehr Zeichen ist das dafür, dass du diesen Menschen auch liebst. Und je mehr du dich über ihn informieren möchtest, je mehr du dich mit seiner Sira beschäftigen möchtest, desto mehr Liebe hast du zu diesem Menschen. Das ist eine natürliche Angelegenheit. Und wenn jemand behauptet, ich liebe diesen Menschen, aber was weißt du über ihn? Ich weiß gar nichts über ihn. Ja. Wie jemand, der sagt, ich glaube an Allah, was weißt du über ihn? Ich weiß gar nichts über Allah subhanahu wa ta'ala. Das kann nicht sein. Ja. Da hat er nicht unbedingt gelogen, aber seine Liebe zu Allah ist dementsprechend klein. Der Autor, rahimahullah, sagte, indem man dem Sündlosen folgt. Der Sündlose ist Al-Ma'sum. Al-Ma'sum. Man könnte übersetzen, der Sündlose oder auch der von Sünden Geschützte. Auf jeden Fall, dieser Begriff ist ein Begriff, über den wir uns natürlich kurz unterhalten müssen. Denn diesen Begriff, den kann man auch falsch verstehen. Wir sollten wissen, dass dieser Begriff von den ersten vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen niemals verwendet worden ist, Al-Ma'sum, auch wenn das im Arabischen immer wieder gesagt wird. Was will man damit sagen? Man will damit sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sündenlos ist. Die Frage ist, was meint man damit? Die Frage ist, was meint man damit? Denn dass unser Prophet alaihi salatu wasalam der edelste aller Menschen ist, steht außer Frage. Dass der Prophet alaihi salatu wasalam, dass er keine Sünden hat in dem Sinne, dass Allah ihm alles vergeben hat, steht außer Frage, weil das steht ja im Koran Karim klar. Aber meint man damit, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam fehlerfrei ist und keine Fehler und keine Sünden überhaupt begehen kann? Diese Aussage, wenn man diese Aussage bejaht, dann würde man an einen Roboter glauben, der nicht schuldfähig ist. Das heißt, der nicht mukallaf ist. Und das ist sicherlich, also wenn ihr überlegt, wodurch wird man denn belohnt und bestraft? Aufgrund der Absichten, aufgrund der Taten, die man hat. Aber wenn du bist, wenn du wie ein Stift bist oder ein Baum bist oder eine Pflanze bist, die gar nicht zum Beten aufgefordert wird, die gar keine Sünden begehen kann, dann brauchst du auch kein Paradies zu erwarten und brauchst auch keine Angst vor dem Höllenfeuer zu haben. Okay? Und deswegen, wenn jemand unter dem Wort Ma'sum versteht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht imstande ist, dazu Fehler oder Sünden zu begehen, das ist sicherlich falsch. Also da wird auch, werden auch keine zwei Leute darüber streiten, dass das falsch ist. Wenn jemand behauptet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam niemals einen Fehler begangen hat und niemals eine Sünde begangen hat, dann auch widerspricht er dem offensichtlichen Koran und auch der Mehrheit der Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Und deswegen in diesem Zusammenhang, was meinen wir mit dem sündenlosen Propheten? Wir sagen erstens, dass er sallallahu alaihi wasallam, wenn er eine Sünde oder einen Fehler begangen hat, Allah sie ihm verziehen hat. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat in Surat al-Fath herabgesandt, dass Allah ihm alle seine Sünden vergangen hat. Die zuvorgangenen und die zukünftigen. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Und das ist eine Besonderheit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Erstens. Und zweitens meinen wir damit sündlosen oder ma'sum. Und damit meinen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam so viel Iman und so viel Taqwa und so viel Khashya, so viel Ehrfurcht vor Allah und so viel Angst, Khauf vor Allah azza wa jalla hat, dass er keine großen Sünden einfach so begeht, alayhi salatu wassalam. Und deswegen ist der Iman und die Gehorsamkeit Allah gegenüber, das ist es, was ihn von Sünden abhält. Wenn man das damit meint, ist die Bedeutung in Ordnung. Nur, bevor man jetzt diese ganze Erklärung abliefern muss, die ich gerade eben gesagt habe, sagen wir einfach, er ist der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam und er ist der Beste aller Menschen, er ist der Führer der Menschheit, wie der Prophet er selbst gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und ich will damit sagen, es ist immer besser, wenn man die Worte benutzt, die auch Allah und sein Gesandter benutzt haben. Dann macht man keine Fehler. Aber wenn man neue Worte einführt, die vielleicht aus anderem Gedankengut entstammen, dann kann es sein, dass man damit etwas sagt, was man meint zwar das Richtige, aber man kann es sehr schnell falsch verstehen. Deswegen sollte man solche Begriffe möglichst unterlassen. Und das bedeutet nicht, dass man dadurch den Propheten sallallahu alaihi wasallam gering schätzt. Überhaupt nicht. Sondern niemand wird den Propheten sallallahu alaihi wasallam mehr loben als Allah und sein Gesandter. Richtig? Niemand wird über Allahs Propheten besser sprechen als Allah selbst und sein Prophet selbst, sallallahu alaihi wasallam. Insofern, wenn du genau das wiederholst, was Allah und sein Gesandter gesagt haben, kannst du keinen Fehler machen, sondern machst du es genau richtig. Wenn du mehr lobst, als Allah gelobt hat, dann übertreibst du. Wenn du weniger lobst, als Allah gelobt hat, dann untertreibst du. Richtig? Und deswegen, bei solchen Begriffen sollen wir stark damit aufpassen. Letztendlich aber, was der Autor sagen will, rahimahullah ta'ala, ist, dass die Liebe zu Allah und die Liebe zu seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam bedeutet nicht nur das innerliche Gefühl, dass man Allah und diesen Menschen Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag, also wirklich, also Liebe ist ja auch eine Gefühlssache, ja. Wir wollen das nicht ausschalten, aber es bedeutet auch gleichzeitig, dass man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt in Wort und Tat. Und deswegen, jemand sagt, ich liebe den Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber er betet nicht, er macht keine Hajj und macht keine Umrah. Das heißt, er macht seinen Propheten gar nicht nach, dann ist die Liebe von manchen Leuten zu ihren Fußballern und Schauspielern viel größer, weil sie machen sogar die gleiche Frisur wie ihre eigenen Stars. Und wenn ein Muslim versucht, die gleichen Haare zu pflegen wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder sein Äußeres, dann wundern sich manche Leute. Aber das ist eben die Liebe, die diese Menschen ihm gegenüber haben, sallallahu alaihi wasallam. Und der Beweis dafür ist natürlich im Koran al-Karim. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah sagte in Surat Al-Imran, Surat 3, Vers 31, sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Der Prophet sagt, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Also ist die Liebe zu Allah einer der wesentlichsten Gründe, warum Allah einem seine Sünden vergibt. Und überhaupt ist dies der Grundgedanke dieser Ethik und für sie wie die Krone für das Gewand. Das ist überhaupt der Antrieb, dass man, und natürlich die Liebe und der Ikhlas, das ist ein Zusammenspiel, das man nicht voneinander trennen kann. Ja? Wenn du jemanden Ikhlas haben möchtest, dann liebst du ihn. Und wenn du jemanden liebst, dann hast du auch für ihn Ikhlas. Ja? Das sind zwei Sachen, die wohl schwierig voneinander zu trennen sind. Der Autor sagt, Rahimahullah, O ihr Studenten, ihr seid es, die ihr euch in den Unterricht gesetzt habt und die zu Anhängern des Kostbarsten geworden seid, nämlich der Wissenssuche. So empfehle ich euch und mir selbst Furcht gegenüber Allah, dem Erhabenen, im Geheimen und öffentlich. Warum will der Autor jetzt Angst machen? Also wir sitzen doch hier und lernen unsere Religion, machen doch was Gutes. Und es will auch noch Angst machen. Ja, weil wir gesagt haben, dass das hier, dieses Bild, das ist die äußerliche Welt, die sehen wir alle. Aber die innerliche Welt, die sieht niemand außer Allah Azza wa Jal. Und deswegen Allah Subhanahu wa Ta'ala, oder Entschuldigung, der Autor hier, warnt uns davor, dass wir die gute Tat, das Streben nach Wissen, nutzen als Brücke zur Hölle, Gott bewahre. Das ist die Warnung. Und deswegen, es gibt keine Lösung für dieses Problem. Du kannst nicht sagen, dann strebe ich lieber nicht nach Wissen. Dann lasse ich lieber bleiben. Ja? Wie einer hat dem anderen gesagt, Achi, Tajweed lernen ist Pflicht. Du musst Tajweed lernen. Wenn du es nicht machst, sündigst du. Dann hat er gesagt, ja, was, bevor ich bei jedem Buchstaben Fehler mache, dann lese ich lieber keinen Koran mehr. Okay? Das kann ja nicht sein. Das ist ja nicht das Problem. Sondern die Lösung ist, du kämpfst dagegen an. Deswegen sagten manche der uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen, sie sagten, ich habe am Anfang nach Wissen gestrebt und meine Absicht war nicht für Allah. Ja, meine Absicht war nicht für Allah. Nach und nach wurde es automatisch für Allah. Nach und nach wurde es automatisch für Allah. Und deswegen wollen wir hier damit sagen, guck mal, das Entscheidende ist doch, dass man seinen Fehler einsieht. Entscheidend ist, dass man seinen Finger auf die Stelle tut, wo es schmerzt. Erst dann kannst du dich verbessern. Wenn du von dir überzeugt bist und sagst, Alhamdulillah, ich habe angefangen zu beten, ich bin Muslim und guck mal die anderen, wie sie sind, guck mal, wo ich bin. Wenn du so dich reinsprichst, wenn du so dich praktisch selbst einredest, dass du ein guter Mensch bist, ein rechtschaffener Mensch, dann wirst du dich auch nicht verbessern. Deswegen ist das überhaupt nicht gut. Natürlich soll man das Gute in sich sehen und auch es fördern, aber man muss auch das Schlechte in sich sehen und das Schlechte erkennen, damit man auch das verbessern kann. Deswegen sagt man, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ja? Aber wenn man nicht erkennt, dass man keine Absicht hat für Allah, wenn man nicht erkennt die Unachtsamkeit, in der man sich befindet, wenn man nicht erkennt, dass diese Dunya einen gepackt hat, dass man nicht mal mehr merkt, dass man überhaupt da nicht mehr rauskommt, dann natürlich wirst du dich nicht verbessern. Nee, du musst erstmal erkennen, ich habe dieses Problem, ich habe diesen Fehler, ich habe diese Schwäche und dann arbeite ich. Und deswegen, der Gelehrte sagt das, er sagt dir direkt, ich habe am Anfang nach Wissen gestrebt für jemanden anderen außer Allah. Das ist Riya, das ist eine Form von Schirk. Ja. Aber er sagt, ich habe das erkannt und deswegen habe ich das verbessert. Und er will dir damit sagen, solltest du dieses Gefühl haben, soll die Reaktion nicht sein, dass du aufhörst, nach Wissen zu streben, sondern mach weiter und kämpfe dagegen an. Und Allah Azza wa Jalla wird dir dabei helfen, diese Absicht zu korrigieren. Und wie? Natürlich haben wir gesagt, es gibt verschiedene Methoden, in denen man sich bewusst macht, für wen man das macht, welche Belohnung einen erwartet bei Allah und so weiter und so fort. Dass diese Methoden gibt es. Hauptsache, man unterlässt nicht die Tat als ganz. Der Autor sagt, Rahimallah, so empfehle ich euch, und mir selbst Furcht gegenüber Allah, dem Erhabenen, im Geheimen und öffentlich. Denn sie ist die Vorkehrung für das Jenseits. Denn sie ist die Vorkehrung für das Jenseits. Die Furcht ist die Vorkehrung für das Jenseits. Nicht nur die Vorkehrung für, das heißt, dadurch vorbereitet man sich auf das Jenseits vor, sondern, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran al-Karim darauf hingewiesen, am Ende von Surat al-Baqarah, dass Taqwa, das heißt, sich vor Allah azza wa jalla vorzusehen, ein Grund ist dafür, dass Allah einem Wissen gibt. Und wir reden vom Wissen, wir reden vom nützlichen Wissen, vom Wissen über Allah und seine Religion und Wissen, das fruchtet, das man in die Tat umsetzt. وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ. Seht euch vor Allah vor und Allah wird euch lehren. Sie, die Furcht gegenüber Allah, ist die Vorkehrung für das Jenseits. Die Wiege der Vorzüge, ja, wie die Wiege bei einem Kind, das ist der Ausgangsort. An diesem Ort gedeiht es. Der Niederlassungsort der löblichen Handlungen. Und sie ist die Quelle der Kraft und die Leiter, die zur Höhe führt und eine starke Festung zum Schutz der Herzen gegenüber Versuchungen. So seid nicht nachlässig. Zweitens, folge dem Weg der rechtschaffenen Vorfahren. Auf Arabisch, As-Salaf As-Salih. Folge dem Weg der Vorfahren, dem Weg der rechtschaffenen Vorfahren unter den Gefährten, radiallahu anhum, und jenen nach ihnen, die ihren Spuren folgten, auf allen Gebieten der Religion, wie bei dem Tawhid, dem reinen Monotheismus, den gottesdienstlichen Handlungen, Ibadat, und so weiter, indem du dich dadurch auszeichnest, dass du den Spuren des Gesandten sallallahu alaihi wasallam verpflichtet bist. Meine lieben Geschwister, die Religion ist etwas, was Allah seinen Propheten offenbart hat. Weil letztendlich bedeutet ja die Religion nichts anderes als der Weg, der zu Allah führt. Und da Allah kein Mensch ist wie du und ich, sondern da Allah subhanahu wa ta'ala anders ist als du und ich, weißt du auch nicht, was Allah gefällt und missfällt. Also muss er uns mitteilen, was er mag und was er nicht mag. Es gibt keinen anderen Weg zu wissen, was Allah zufriedenstellt und was Allah missfällt, außer die Offenbarung. Es gibt gar keinen anderen Weg. Du kannst Tag und Nacht darüber nachdenken, wie Allah gerne hätte, dass du ihn anbetest. Du kommst niemals darauf, erstmal Allahu Akbar zu sagen Richtung Qibla und vorher Wudu zu machen und dann, das, du kommst nicht im Leben darauf. Insofern, da die Religion etwas, was offenbart ist, und da unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mit 63 Jahren gestorben ist, ist dieser Prozess abgeschlossen und fertig. Und es wird auch nichts Neues mehr zur Religion hinzugefügt werden können. Es geht nicht mehr. Mit anderen Worten, Religion ist das, was uns authentisch überliefert wird. Alles andere ist keine Religion. Alles andere ist keine Religion. Und wir wissen, dass der Koran al-Karim, manche Ayat davon sind eindeutig und manche davon sind mehrdeutig. Wie man das zu verstehen hat, natürlich, du verstehst die Mehrdeutigen im Lichte der Eindeutigen. Also ganz einfach, wenn du zum Beispiel eine Ayah hast, in der Allah zum Beten auffordert. Aber da steht nicht drin, wie du beten sollst. Das ist also mehrdeutig. Soll ich so beten, wie die Christen beten? Soll ich so beten, wie die Juden beten? Soll ich so beten, wie ich möchte? Ist nicht klar, wie. Jetzt hast du eine andere Ayah, die dir erklärt, wie man betet. Denn das heißt, dann verstehst du diese erste Mehrdeutige im Lichte der Eindeutige und dann wird sie wieder klar. Und das gibt es häufig im Koran, Karim. Wenn jetzt immer noch etwas unklar ist, dann hast du die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn er war ja nichts anderes als ein wandelnder Koran auf Erden. Er hat dir den Koran ja vorgelebt. Das heißt, das, was er gesagt hat, getan hat, das ist Islam. Okay, jetzt sagst du, aber es gibt immer noch Dinge, die vielleicht nicht eindeutig sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja auch allgemeine Aussagen getroffen. Und das war ja auch so beabsichtigt, denn diese Religion ist ja umsetzbar zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und dadurch braucht sie eine gewisse Flexibilität. Und deswegen ist klar, dass nicht jedes Gesetz bis ins kleinste Detail festgelegt worden ist. Wenn das nämlich der Fall wäre, hätten wir ein Problem. Ein einfaches Beispiel, das Verständnis von Verschwendung. Wenn verdefiniert worden wäre, was Verschwendung ist, bis ins kleinste Detail, zum Beispiel eine Grammangabe an Gold, dann wäre es auch für heute noch verbindlich. Aber es kann doch sein, dass heutzutage der Goldpreis sich geändert hat und deswegen, und das ändert sich ja ständig, und deswegen das, was wir unter Verschwendung verstehen, nicht mehr das gleiche ist wie damals. Und das kann sich auch von Gesellschaft zu Gesellschaft unterscheiden, sogar von Person zu Person in der gleichen Gesellschaft. Es gibt unterschiedliche Verständnisse davon. Insofern, diese Flexibilität ist ja auch gewollt. Aber es gibt trotzdem Dinge, die vielleicht nicht eindeutig sind. Dann fragen wir diejenigen Menschen, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammengelebt haben, das sind seine Sahaba radiallahu anhum, oder sagt man auch Ashab oder auch As-Sahb. Und diese Menschen, die haben ja genau gesehen, was er gemacht hat sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben verstanden, was er gemeint hat. Und sie waren bei den Offenbarungen dabei und sie kennen die Offenbarungsanlässe und so weiter und so fort. Deswegen ist es selbstverständlich, dass diese Menschen am besten verstanden haben, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte und wie er was meinte. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst, die besten der Menschen sind die Menschen meiner Generation, dann die danach und dann die danach. Und deswegen wissen wir, dass die Tabi'un und die Atba'a Tabi'in, das sind die beiden Generationen danach, zu den besten Menschen überhaupt gehören, grundsätzlich, das heißt nicht, dass der eine oder andere von uns heutzutage nicht besser sein kann als Menschen, die früher gelebt haben. Das kann sein, aber grundsätzlich waren das die besten Menschen, an die wir uns orientieren. Das, was sie verstanden haben unter Religion, ist die Religion. Und dadurch, durch diese Regeln, haben wir Gott sei Dank klar definiert, was Islam ist und was kein Islam ist. Deswegen kann niemals heutzutage jemand mit einer neuen Sache in der Religion auftauchen und es dem Islam zuschreiben. Das geht nicht. Per Definition nicht, weil Islam wird überliefert. Das heißt, alles, was du heute neu machst, ist per Definition nicht Teil der Religion und somit für uns uninteressant. Der Autor sagte, rahimahullah ta'ala, halte auch die Sunnan ein. Die Sunnan, damit sind die freiwilligen Taten gemeint und besonders die freiwilligen Gebete gemeint. Das alles ist erstens eine Form, das alles ist eine Voraussetzung für das Streben nach Wissen. Nicht vergessen, wir sind ja noch an diesem Punkt. Voraussetzung für das Streben nach Wissen. Der Ikhlas ist eine Voraussetzung, die Liebe zu Allah ist eine Voraussetzung, aber auch, dass man umsetzt. Folge dem Weg der rechtschaffenen Vorfahren. Und zu ihnen gehört unser Prophet sallallahu alaihi wasallam allen voran und die Sahaba. Und diese freiwilligen Gebete sind ein Teil seiner Sunna und ein Teil der Liebe zu Allah, seinem Gesandten, und ein Teil der Umsetzung dieser Liebe in die Tat. Wir haben gesagt, wenn du jemanden liebst, dann möchtest du nicht nur alles über ihn wissen, sondern befolgst ihm auch. Unterlasse, sagt der Rahimallah, unterlasse fruchtlose Diskussionen, Angeberei, die Beschäftigung mit theologischen Streitgesprächen, Kalamwissenschaft, Scholastik und was zu Sünden führt und vom islamischen Recht al-Shara' fernhält. Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala sagte, es gibt eine authentische Überlieferung von ad-Darqutni, in der er sagt, Imam ad-Darqutni ist einer der Imame der Hadith-Wissenschaften und er ist selbst ein Hadith-Überlieferer und hat unter anderem das Buch Sunan ad-Darqutni verfasst, beziehungsweise das ist eine Hadith-Sammlung. Ja, wie Sahih al-Bukhari, wie Sunan Abi Dawud, ist das Sunan ad-Darqutni eine Hadith-Sammlung, in denen sich Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam befinden, mit Überlieferungsketten. Er sagte, dieser Imam sagte, es gibt nichts, das mir verhasster ist als die Kalamwissenschaft. Die Kalamwissenschaft, liebe Geschwister, Scholastik, dabei geht es zusammengefasst darum, dass man Glaubensaspekte, den Glauben an Allah, den Glauben an das Jenseits, den Glauben an was auch immer, Glaubensaspekte, das heißt Dinge, die man eigentlich mit eigenen Augen nicht sehen kann, ja, Al-Ghaib, versucht logisch zu beweisen. Und diese, die Argumentationen der Scholastik, manche Gelehrten natürlich haben diese Wissenschaft total verboten, weil sie eben die Tür verschließen wollte, dass man versehentlich sich anderen Sekten anschließt, ohne es zu merken, wie der Mu'tazilitischen Sekte oder Al-Jahmiyya oder welche Sekte auch immer, denn letztendlich beruhen alle diese Sekten auf der in Anführungsstrichen logischen Argumentation. Aber natürlich ist sie nicht wirklich logisch, aber sie scheint logisch zu sein. Und wenn man diese Wissenschaft eben betreibt oder sich damit beschäftigt, ohne die gesunde religiöse Basis dafür zu haben, und dazu gehört ganz einfach zu wissen, etwas, was einer Aya und einem Hadith widerspricht, muss falsch sein, auch wenn es noch so logisch klingen mag. Ja, aber ihr kennt die berühmten Fragen und Beispiele, dass man, das kommt aus der Kalamwissenschaft, dass man also nicht fragen darf nach ihnen, wo ist Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, weil durch die Scholastik sagen sie, wenn du nach dem Wo fragst, fragst du nach einem Ort, und wenn du nach einem Ort fragst, fragst du nach einem Teil eines Ganzen. Und wenn Allah sich in einem Teil eines Ganzen befindet, ist er nicht mehr der Größte. Ja? Und diese logische, in Anführungsstrichen logische Gedankenführung oder Schlussfolgerung scheint logisch zu sein, nur sie macht einen unglaublich fatalen Fehler, einen fatalen Denkfehler. Und der fatale und gefährliche Denkfehler ist welcher? Dass sie vergessen haben, dass man Allah nicht mit seinen Geschöpfen vergleichen darf. Und das, obwohl sie das selbst sagen, machen sie selbst diesen Gedankenfehler. Okay? Weil diese Schlussfolgerung kannst du nur machen in Bezug auf Geschöpfe. Weil da kennst du es. Aber in Bezug auf Allah kannst du diese Schlussfolgerung nicht machen. Denn du sagst ja, wenn es so ist, dann ist es so. Und woher kennst du das? Aus der Welt der Geschöpfe. Aber aus der Welt des Nicht-Erschaffenen, und das Allah also ist der Einzige, der nicht erschaffen ist, subhanahu wa ta'ala, kannst du diese Schlussfolgerung gar nicht machen. Da in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala Dinge gelten, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und deswegen ist es oft eine Glaubensfrage in dem Sinne, dass man es so annimmt, wie es überliefert worden ist. Zum Beispiel, du sagst Allah ala kulli shayin qadir, Allah zu allem die Macht. Du fragst nicht nach dem Wie, das geht gar nicht. Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Du fragst nicht nach dem Wie. Du weißt es einfach, dass Allah alles weiß und du glaubst daran fest. Wie kann das sein? Diese Detailfrage, die brauchst du dir gar nicht stellen, weil ins tiefste Detail kommst, du kriegst auch keine Antwort darauf. Du kriegst keine vernünftige Antwort darauf und ist auch nicht entscheidend. Allah hat auch das von dir niemals verlangt. Noch einmal, deswegen haben manche Gelehrte diese Wissenschaft verdammt und sie verboten und andere Gelehrte haben sie nicht ganz verboten, aber sie haben Voraussetzungen dafür gestellt, wie zum Beispiel, dass man sich in seiner Religion natürlich auskennt und dass man diese Wissenschaften durch muslimische Gelehrte von Ahl Sunnah al-Jama'a lernt, damit man eben nicht die schweren Fehler begeht, die die Menschen früher begangen haben, die letztendlich dazu führen, dass man vieles leugnet von dem, was Allah und sein Prophet gesagt haben, sallallahu alaihi wasallam. Zu leugnen, dass man Allah im Jenseits sehen wird. Zu leugnen, dass es eine Strafe im Grab gibt. Zu leugnen, dass Jesus zurückkehren wird. Zu leugnen und so weiter. All das ist nichts anderes als das Ergebnis einer falsch betriebenen Kalamwissenschaft oder Scholastik. Und ganz wichtig, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von dieser Wissenschaft nichts erfahren. Und er ist der Beste aller Menschen. Und das bedeutet, du kannst auf seine Stufe aufsteigen, sallallahu alaihi wasallam, ja, denn der Mensch wird zusammen sein mit dem, den er liebt, okay, ohne diese Wissenschaft jemals kennengelernt zu haben. Okay. Insofern ist sie keine Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss deines Lebens. Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, sagte, da hat er dieses gerade überliefert über den Imam al-Darqutni, wo er sagt, es gibt nichts, das mir verhasster ist als die Kalamwissenschaft, denn sie macht Leute durcheinander und bringt Leute, Gott bewahre, vom Weg ab, obwohl der Hadith, die Ayat sind ganz klar und ganz einfach. Ja. Imam al-Dhahabi sagte über den Imam al-Darqutni, er war nie einer von diesen Leuten, das heißt den Scholastiker, hat sich nie damit beschäftigt und hielt sich von fruchtlosen Diskussionen fern, vielmehr folgte er dem Weg der Vorfahren. Natürlich, er war ein Hadith-Gelehrter. Die Hadith-Gelehrten sind sowieso dafür bekannt, dass sich einfach nur die Überlieferung interessiert. Sie sagen, Allah, der Prophet hat das und das gesagt, das war's, fertig. Gibt's keine lange Diskussion darüber, es gibt nur Diskussionen, wie versteht man es? Erstmal ein bisschen beweisen, dass es authentisch ist und dann versuchen wir das zu verstehen, was dort gesagt worden ist. Und wir versetzen uns in die Lage der Sahaba radiallahu anhum, die das hören, was der Prophet gesagt hat. Was haben sie mit ihrer Kenntnis der arabischen Sprache verstanden? Das ist auch, was wir unter den Hadith und den Ayat verstehen möchten. Der Autor, rahimahullah, sagte, jene sind also die Leute der Sunna und der Gemeinschaft und die, die den Spuren des Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen. Und sie sind, wie der Sheikh des Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagte, die Leute der Sunna sind die Auslese der Muslime und sie sind die besten Mitmenschen. So bleibe, sagt er, der Autor, rahimahullah, so bleibe auf dem Weg. Und Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinanderführen. Surah Nummer 6, Al-An'am, Vers 153. Drittens, stets ehrfürchtig gegenüber Allah, dem Erhabenen sein. Auf Arabisch Khashya. Zeichne dich dadurch aus, dass du sowohl dein Inneres als auch dein Äußeres mit Ehrfurcht gegenüber Allah, dem Erhabenen füllst. Halte dich an die Regeln des Islams. Lebe die Sunna vor. Verbreite sie durch praktische Umsetzung und rufe zu ihr auf. So bist du durch dein Wissen, dein Charakter, dein Handeln, ein Wegweiser zu Allah, indem du dich durch Männlichkeit, Umgänglichkeit und rechtschaffenes Verhalten hervorhebst. Wir haben an Surat Al-Asr im Quran Al-Karim, Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, wal-Asri, Allah schwört bei Al-Asr, innal insana lafi khusr, wahrlich, der Mensch befindet sich im Verderben, im Verlust, illa alladhina amanu, außer denen, die glauben, wa amilu salihat, und rechtschaffene Werke tun, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr, und sich gegenseitig zum Rechten aufrufen und sich gegenseitig zur Geduld aufrufen. Diese Aya oder diese Sura aus dem Koran al-Karim ist gewaltig. Allah subhanahu wa ta'ala, Imam al-Shafi'i rahimahullah sagte über diese Sura, wenn Allah subhanahu wa ta'ala keine andere Sura herabgesandt hätte für die Menschen, wäre sie für sie ausreichend. Und das ist, was der Autor hier eigentlich sagen möchte. Er sagt dir, du sollst erstmal wissen. Amanu wa aminu salihat. Amanu, Entschuldigung. Die glauben. Ohne zu wissen, kannst du nicht glauben, haben wir gesagt. Nicht jeder, der etwas weiß, glaubt doch daran. Aber es ist Voraussetzung. Du kannst nicht etwas glauben, was du nicht weißt. Erst brauchst du die Information. Dann glaubst du daran. Dann handelst du danach. Wa amilu salihat. Seht ihr, dass es nicht ausreicht zu glauben? Denn Allah sagt, alle Menschen sind im Verlust. Alle. Außer denen, die folgende vier Eigenschaften erfüllen. Nummer eins, sie glauben. Aber das Bekennen zum Islam alleine hilft dir nicht viel. Nummer zwei, sie vollziehen rechtschaffene Werke. Und die rechtschaffenen Werke, natürlich dazu gehört der Ikhlas als Voraussetzung für sie. Und dazu gehört in allererster Linie das Salah selbst. Und so weiter und so fort. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ. Dann sollte der Mensch wissen, er ist nicht alleine auf diesem Planeten, sondern er hat Mitmenschen, er hat eine Verantwortung für seine Mitmenschen. Und deswegen will Allah subhanahu wa ta'ala, dass du nicht nur selbst rechtschaffen handelst, sondern auch andere Menschen dazu aufforderst. Und wenn du andere Menschen zum Guten aufforderst, sollst du wissen, dass du geduldig sein musst. Du musst geduldig sein und du sollst auch die anderen zur Geduld aufrufen. Warum? Weil du forderst von ihnen etwas, was für sie anstrengend ist. Du forderst von ihnen, in einem Unterricht teilzunehmen, über eine Stunde lang. Und das ist anstrengend. Ja? Deswegen fordert man sich zur Geduld auf. Du forderst sie auf, Tarawih zu beten. Du forderst sie auf, in der Nacht zu beten für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber gleich gib ihm auch eine Portion Geduld mit. Sag ihm, hör mal zu, es wird anstrengend. Aber wenn du merkst, es anstrengend wird, dann wisse, dass deswegen die meisten Menschen daran scheitern. Dass genau das der Grund ist, warum du von Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt bist, die Auslese der Muslimen bist, wie es Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala vorhin sagte. Lebe die Sunna vor, verbreite sie durch praktische Umsetzung und rufe zu ihr auf. Wie ruft man dazu auf? Erstens durch die praktische Umsetzung, aber auch durch Worte. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich, Allah subhanahu wa ta'ala macht dich nicht zu einem Gelehrten oder zu einem Talib Ilm, zu einem Schüler des Wissens, einem Studenten, der nach islamischem Wissen strebt, zu einem Scharia-Studenten, damit du mit den anderen Menschen zusammensitzt und dich über das Diesseits unterhältst. Dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht ausgewählt. Wenn du ein Talib Ilm bist, wenn du ein Scharia-Student bist und nach Allahs Religion strebst und Allah dich subhanahu wa ta'ala ausgewählt hat, und was meine ich mit ausgewählt hat, dass die Leute, wenn sie dich sehen, erinnern sie sich an Allahs Gesandten. Und sie erinnern sich an Allah. Und sie erinnern sich an die Religion. Und sie erinnern sich an das Wissen. Und plötzlich fallen ihnen die Fragen ein und möchten dir Fragen stellen. Weil sie an dich eben die Religiosität und das Wissen sehen. Dann wisse, dann hat Allah dich auserwählt, nicht damit du mit den Menschen zusammensitzt und dich unterhältst über irgendetwas, was einem nicht in diesem Leben weiterbringt, sondern damit du die Menschen an Allah erinnerst. Deswegen hast du die Möglichkeit und die Fähigkeit, deine Sitzung, in der du dich befindest, ob das mit deinen Eltern ist, oder mit deinen Freunden ist, oder mit deinen Geschwistern ist, oder deinen Kommilitonen ist, du hast die Möglichkeit, das Gespräch zu leiten, und du hast die Möglichkeit, aus einer weltlichen Sitzung eine religiöse Sitzung zu machen, indem du eben ein Hadith erwähnst, eine Ayah aus dem Koran erwähnst und so weiter und so fort. Und rufe zu ihr auf, so bist du durch dein Wissen, deinen Charakter und dein Handeln ein Wegweiser zu Allah, indem du dich durch Männlichkeit, Umgänglichkeit, mit Männlichkeit ist hiermit gemeint, dass man sich streng und ernsthaft an seine Religion hält. Insofern hat das mit dem Geschlecht wenig zu tun, und die Frau kann das Gleiche machen, wie auch der Mann. Das, was auf dem Arabisch nennt, Rujulatul Iman. Rujulatul Iman. Damit ist nicht das Geschlecht gemeint, Al-Dhukuriyya, ja, sondern damit ist eben das gemeint, was ich gerade eben gesagt habe. Indem du dich durch Männlichkeit, Umgänglichkeit und rechtschaffenes Verhalten hervorhebst. Die Grundlage dessen ist die Furcht vor Allah, dem Erhabenen. Aus diesem Grund, sagte Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, die Wurzel des Wissens ist die Furcht vor Allah, dem Erhabenen. Die Wurzel des Wissens ist die Furcht vor Allah, dem Erhabenen. Der Quell des Wissens ist die Furcht vor Allah, dem Erhabenen. Wenn du dich vor Allah in Acht nimmst und du ihn fürchtest, subhanahu wa ta'ala, ist das dein Antrieb, um nach Wissen zu streben. Aus der Wurzel ergibt sich der Rest. So fürchte Allah im Geheimen und öffentlich, denn die besten Geschöpfe sind die, die Allah dem Erhabenen fürchten, und nur ein Wissender fürchtet ihn. Nur ein Wissender fürchtet ihn. Stimmt das? Allah sagte, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Nur die Gelehrten sind es, die Allah fürchten. Ja, das stimmt. Weil das Wort Khashya, die Ehrfurcht im Arabischen, ist nicht dasselbe wie Angst. Angst kannst du haben vor einer Sache natürlicherweise. Aber Ehrfurcht hast du, weil du jemanden verehrst. Weil du über ihn Bescheid weißt. Du weißt, was er für seine ungehorsamen Diener im Jenseits vorbereitet hast. Und deswegen fürchtest du ihn. Deswegen ist die Ehrfurcht auf Wissen aufgebaut, im Gegensatz zur einfachen Angst. Und wie willst du dich denn vor Allah vorsehen, wenn du gar nichts über ihn weißt? Deswegen sagt man doch in diesem Leben, diejenigen Sachen, die du nicht kennst, stell dir ein dunkles Zimmer vor, in dem man sich einsperrt, diejenigen Dinge, die du nicht kennst, davor hast du Angst. Wenn du nicht weißt, was passiert, hast du Angst. Sobald du aber dich auskennst und weißt, was passiert und geschieht, hast du keine Angst mehr. Deswegen hat der Blinde keine Angst mehr in seiner Wohnung, auch wenn er nichts mehr sieht, weil er kennt sie. Bei Allah ist es genau um das drum. Bei Allah subhanahu wa ta'ala, wer ihn nicht kennt und nichts über ihn weiß, hat keine Angst vor ihm. Wer aber ihn kennengelernt hat und sein Buch gelesen hat und gesehen hat, wie Allah wirkt auf diese Schöpfung, der hat Angst vor ihm und nimmt sich auch vor ihn in Acht. Und deswegen sagt Allah, nur die Gelehrten sind es, die Allah wirklich fürchten. Die anderen fürchten Allah nicht, weil sie haben ja gar kein Wissen über Allah. Wieso sollten sie sich auch vor ihn in Acht nehmen? So ist denn das beste Geschöpf der Wissende. Vergiss aber nicht, dass der Wissende nur als solcher gilt, wenn er auch dementsprechend handelt. Und dass der Wissende nur seinem Wissen entsprechend handelt, wenn er Allah fürchtet. Würden wir jemanden als einen Gelehrten bezeichnen, wenn er nicht handelt nach dem, was er weiß? Im Gegenteil, wir würden sagen, besser hätte es gar nicht gewusst. Wir würden sagen, derjenige, der nicht gewusst hat, den können wir noch vielleicht für seine Unwissenheit manchmal entschuldigen. Aber derjenige, der es weiß und trotzdem nicht danach handelt, das ist ein Argument gegen ihn. Insofern, gelehrt bist du, Wissen, das fruchtet, ist, hast du erst, wenn du auch nach diesem Wissen handelst. Und natürlich, auch wenn du nicht nach allem handelst, was du weißt, aber je mehr, desto besser. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, einer der Hadith-Überlieferer, sagte, stützt sich in einer Überlieferungskette, in der es eine Überlieferungsbesonderheit gibt, auf eine Überlieferung von 9 Vätern und sagt, uns berichtet aus seiner Überlieferung Abu al-Faraj Abdul Wahhab, der Sohn von Abdul Aziz ibn al-Harith. Es geht jetzt nur um die Hadith-Überlieferungsbesonderheit. Die Namen braucht ihr euch nicht merken. Also nochmal. Abu al-Faraj Abdul Wahhab, der Sohn von Abdul Aziz, der Sohn von al-Harith, der Sohn von Asad al-Layth, der Sohn von Suleiman ibn al-Aswad, der Sohn von Sufyan, der Sohn von Zayd, der Sohn von Ikrima, der Sohn von Abdullah Tamimi, sagte, ich hörte Ali ibn Abi Talib sagen, das Wissen ruft nach Taten und wenn sie nicht antworten, zieht es weiter. Also was ist die Besonderheit an der Überlieferungskette? Naja, dass da 9 Leute übereinander überliefern, die alle voneinander abstammen. Und der Aussage auf Arabisch, hatafa al-ilmu bil-amal, fa'in ajaba wa illa artahal. Das heißt, noch einmal, das Wissen ruft nach Taten. Entweder bekommt es eine Antwort, dann ist gut. Die Antwort bedeutet, dass sie danach handelt. Oder es geht wieder weg. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, der Autor sagt, dieser Ausspruch wird in ähnlicher Form auch über Sufyan al-Thawri, ihm über Allah sich seine Erbarmen überliefert. Hier sehen wir, dass das Wissen, damit du es bewahrst und es dir merkst, musst du danach handeln. Jemand, der nicht nach seinem Wissen handelt, vergisst es. Deswegen die einfachste Methode, wenn du etwas gelernt hast in der Religion, angenommen, du hast gelernt zu beten. Warum wisst ihr, wie man betet und vergesst es nicht? Ja, weil ihr es fünfmal pro Tag macht. Warum vergisst man sehr schnell, wie man zum Beispiel die Zakat entrichtet und verrechnet und berechnet und wofür man wie viel Zakat? Ja, weil man es selten braucht. Okay, wie soll ich mir es dann merken? Naja, du kannst danach handeln, indem du es nicht nur selbst machst, sondern auch anderen Leuten vorrechnest oder anderen Leuten beibringst und so weiter und so fort. Das Handeln nach dem Wissen heißt ja auch nicht nur, dass man es praktisch umsetzt, sondern auch, dass man es wiederholt und sich merkt und vergegenwärtigt. Viertens und letztens für heute, inshallah, sich stets bewusst sein, dass Allah allwissend ist. Sei dir stets dessen bewusst, dass Allah dem Erhabenen nichts verborgen bleibt, sei es geheim oder öffentlich, und handle dementsprechend nach deinem Herrn strebend, zwischen Hoffen und Bangen, denn diese beiden sind für den Muslim wie für den Vogel seine beiden Flügel. Wir in unserem ganzen Leben, auf unserem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, werden wir durch diese beiden Gefühle geleitet. Entweder wir haben Hoffnung auf die Vergebung Allahs. Dadurch handeln wir, machen Gutes, da wir hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns annimmt. Wenn es aber überwiegt, wenn die Hoffnung zu groß wird, dann kann es sein, dass du dich auf die Barmherzigkeit Allahs verlässt und die Handlung unterlässt. Das Bangen umgekehrt, das Bangen, die Angst, die Furcht, wenn sie vorhanden ist, ist sie Grund dafür, dass du die Sünden unterlässt. Wenn sie allerdings Oberhand gewinnt und übertrieben ausartet, kann es sein, dass du verzweifelst und davon ausgehst, dass Allah dir niemals deine Sünden vergeben wird. Und dass Allah deinen Zustand, in dem du dich jetzt befindest, vielleicht du hast eine Sünde, von der du nicht abkommst. Aber wenn diese Angst vor dieser Sache zu groß wird, dann kann es sein, dass diese Sünde dich abhält, davon Gutes zu tun. Und es war gar nicht, sie war es gar nicht wert. Na, sie ist eine Sünde, klar. Bittet Allah darum Verzeihung. Aber ist sie Grund dafür, dass man nicht weitermacht in seinem Leben, dass man nicht voranschreitet? Sicherlich gibt es keine Sünde, die das wert ist. Insofern sehen wir, liebe Geschwister, wir vergleichen das mit den Flügeln eines Vogels, weil ein Vogel kann nur fliegen, wenn beide Flügel in Ordnung, intakt sind. Sobald einer der beiden Flügel nicht mehr intakt ist und nicht mehr schwingen kann, wird der Vogel fallen und eine Bruchlandung erleiden. Und so geht es auch manchen Menschen, die übertriebene Angst haben und andere, die übertriebene Hoffnung haben. Der eine betet nicht mehr, macht nichts mehr an Gutem, weil er sagt, ich glaube doch an Allah, ich bin doch Muslim, Alhamdulillah, ich bin zufrieden und Hauptsache man ist im Herzen mit Allah eins und Hauptsache man begeht keine schweren Sünden und so weiter und so fort. Er redet sich die Sache schön. Das, was er sagt, ist nicht alles falsch, aber er hat vergessen, dass der Gleiche, der von dir möchte, dass du ein sauberes Herz hast, auch gesagt hat, du sollst beten und du sollst fasten und so weiter und so fort. Insofern, sobald eine dieser beiden Komponenten, das Hoffen und das Bangen, auf Arabisch At-Tarribu wa At-Tarhib, Oberhand nimmt, stürzt der Vogel zu Boden. Denn, so wende dich Allah ganz zu und fülle dein Herz mit Liebe zu ihm, und deine Zunge mit dem Gedenken an ihn und nimm seine Regeln und seine Weisheit, gepriesen sei er, mit Freude, Zufriedenheit und Glück an. Und zu guter Letzt weist der Autor rahimahullah ta'ala darauf hin, wie wichtig es ist, dass man die Regeln, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, dass wir uns bewusst machen, dass Allah Azza wa Jal, wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er den Muslimen keinen Koran gegeben. Wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er nicht 114 Suren haben gesandt, nur 14. Wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er viele Regeln nicht herabgesandt und hätte es offen gelassen und wir wären in die Irre gegangen. Und es gäbe viel mehr Konflikte und viel mehr Streit und viel mehr Uneinigkeit. Das heißt, es ist ein Geschenk Allahs, dass er uns den Koran gegeben hat und diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu uns geschickt hat. Wenn Allah wollte, hätte er seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht mit 63 Jahren abberufen, sondern mit 53 Jahren abberufen. Und das wäre dann die Religion, die wir befolgen bis zum jüngsten Tag. Insofern, das, was Allah subhanahu wa ta'ala, und deswegen waren manche mehr traurig darüber oder weniger traurig darüber, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an sich verstorben ist, sondern sie waren darüber traurig, dass das Tor zum Himmel ein für alle Mal verschlossen und versiegelt worden ist. Denn sobald er gestorben ist, sallallahu alaihi wasallam, das bedeutet, Jibril wird nie wieder herabgesandt werden, um eine Offenbarung irgendjemandem zu geben. Das ist das eigentliche Traurige am Tode des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß, wem etwas Schlechtes passiert, wem etwas Übles passiert, wer einen Schicksalsschlag erleidet, soll an meinen Schicksalsschlag denken. Ja? Das heißt, wem etwas Schlechtes passiert, zum Beispiel jemand ist verstorben, du bist traurig, oder dir ist etwas Schlechtes passiert für dich oder deine Familie, du sollst daran denken, was für ein Schicksalsschlag es war für die Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah ihn abberufen hat. Es gibt nichts Schlimmeres als das, was der Umma passieren konnte, aber es ist etwas, das Allah azza wa jal für jede Seele bestimmt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dass wir unsere Absichten aufrichtig reinigen und dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir diese Punkte vergegenwärtigen, dass wir die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala in unserem Herzen verinnerlichen, dass wir stets den uns Vorausgang rechtschaffenden Menschen folgen, dass wir uns an ihnen orientieren und immer fragen, wie haben die Menschen das damals eigentlich verstanden? Was sind denn die Aussagen der Gelehrten von früher über das Thema so und so? Diese Menschen sind damals gestorben und die preisen wir heute als die Imame der Religion. Ich möchte auch sterben, so wie sie gestorben sind, weil über sie sind sich die Muslime alle einig. Aber die Lebendigen unter uns, keiner von uns weiß, in welchem Zustand er sterben wird. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.